Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 25. Juni 99. Es tut mir leid, dass du mit meiner Anzeige noch Mühe hast, aber von eingerückten Stellen fand ich doch viele Beispiele, besonders in der Ankündigung von Wallensteins Lager, und ich kann mich noch nicht überzeugen, dass es der Wirkung des Ganzen schaden sollte, wenn man schon mit einzelnen Teilen bekannt ist. Bei manchen Stellen wird sich leicht eine Erzählung substituieren lassen, aber ich gestehe dir, dass ich in den meisten Fällen mir nichts hätte zu Danke machen können, wenn ich glaubte, durch die Stelle selbst auf dem kürzesten Wege einen anschaulichen Begriff von der Sache zu geben. Herzlichen Dank für Wallensteins Lager. So wie ich die Piccolomini vollständig habe, will ich sogleich zum Werke schreiten. Bald werde ich jetzt das Ganze mit Ruhe und Besonnenheit genug lesen, um das Einzelne streng prüfen zu können. Dass der Einschluss zu spät kam, wirst du wohl schon wissen. Herr von Wollzogen kam eher zurück, als man ihn erwartet hatte, und war sehr eilig. Daher haben wir auch deine Verwandten nicht so oft gesehen, als wir gewünscht hätten. Deine Schwägerin ist sehr stark geworden und war von heiterem Humor. Über Iflands Spiel in Dessau und Leipzig sind die Stimmen geteilt. Manchem waren wohl seine Farben nicht dick genug aufgetragen. Kunze war sehr von ihm begeistert und drang in mich hinzukommen, aber diesen Sommer kann ich noch keine Reise machen. Auch glaubte man, Ifland würde auf seiner Durchreise hier ein paar Vorstellungen geben. Hast du noch nichts für den Almanach fertig? Schicke mir's doch, sobald du kannst. Dein Körner.